Kundgabe 3227b. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.08.1944. Recht, Gerechtigkeit, Rassen, Völker. Die Erde umfasst die verschiedensten Völker und Rassen, die auch in ihrem Entwicklungsgrad zumeist verschieden sind. Doch keinem Volk ist von Gott aus das Recht gegeben, ein unter ihm stehendes Volk zu bedrücken oder seiner Rechte zu berauben. Wohl sollen sie erzieherisch einwirken, so sie auf einer höheren Geistesstufe stehen. Sie sollen den schwachen Völkern beistehen gegen stärkere Unterdrücker, und niemals soll eine bestimmte Volkszugehörigkeit sie abhalten, ihre menschlichen Pflichten gegen den Mitmenschen zu erfüllen. Denn immer sollen sie sich vor Augen halten, dass alle Menschen Gottes Geschöpfe sind und dass es dem Menschen niemals zusteht, gewisse Mitmenschen auszustoßen aus der Gemeinschaft der Völker oder sie zu bedrängen und in Not zu stürzen. Denn dafür müssen sie sich dereinst verantworten und sie werden gerichtet werden, wie sie selbst ihr Urteil gefällt haben. Wer hart und lieblos war gegen seine Mitmenschen, ganz gleich welchen Stammes diese seien, der wird auch nur Härte und Lieblosigkeit ernten. Er wird kein Erbarmen finden und ein mildes Urteil darf er niemals erwarten, denn ihm geschieht nach seiner Gesinnung, nach seinem Willen und seinen Taten. Und darum soll sich der Mensch stets Rechenschaft ablegen, ob er gerecht ist in seinem Denken und Handeln. Die Gerechtigkeit aber fordert gleiches Recht für alle ohne Unterschied. So wie die Ich-Liebe stark ist, lässt das Gerechtigkeitsgefühl nach. Dann nimmt der Mensch für sich skrupellos in Anspruch, was des Nächsten ist. Und so dieses Denken ganze Völker beherrscht, wird nimmermehr Friede sein auf Erden, denn der Starke wird das Schwache unterdrücken. Oder gleich Starke werden sich gegenseitig Leid und Elend zufügen, und die Not wird kein Ende nehmen. Keine lieblose Handlung wird gerechtfertigt durch den Einwand, dass anderen Rassen oder Völkern gegenüber andere Gesetze gelten, dass jene nicht die menschliche Rücksichtnahme zu beanspruchen haben, die einem Menschen gleichen Stammes zugesprochen wird. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Vor Gott gilt stets und ständig das gleiche Gesetz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Nächster ist ein jeder Mensch ohne Berücksichtigung seiner Volkszugehörigkeit. Und solange das Denken ganzer Völker in dem Irrtum gefangen ist, andere Rechte zu haben als jener, wird auch die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Es wird ein ständiger Streitzustand sein unter den Menschen. Es werden Feindseligkeiten immer wieder neue Nahrung finden. Es werden immer schlimmere Gedanken und Taten geboren werden, denn das göttliche Gebot der Nächstenliebe bleibt unbeachtet. Und dies wirket sich aus in Handlungen, die sündhaft sind. Immer muss der Maßstab angelegt werden an sich selbst und am eigenen Verlangen. Was der Mensch selbst will für sich, das soll er auch dem Mitmenschen nicht entziehen. Ansonsten die Ungerechtigkeit stets zunehmen wird und daraus ein Zustand, der auch das Denken der Menschen verwirrt. Sie werden das Urteilsvermögen verlieren, was Recht und was Unrecht ist, weil sie selbst sich dessen entäußern, weil sie selbst nicht recht und gerecht denken wollen. Amen.